Protokolle 2036. Die Überlegenheit unseres Geistes, dass wir es verstanden haben, den Nichtjuden die Bedeutung der Staatsanleihen in einem solchen Lichte zu zeigen, dass sie in ihnen sogar einen Vorteil für sich selbst sahen. Protokolle 2037. Gestützt auf jahrhundertelange Erfahrungen, deren Unterlagen uns die nichtjüdischen Staaten geliefert haben, werden sich unsere zahlenmäßigen Aufstellungen von den ihrigen durch Klarheit und Bestimmtheit unterscheiden und jedermann von der Nützlichkeit unserer Neuerungen überzeugen. Sie werden mit den Missständen, mit deren Hilfe wir den Nichtjuden in unsere Gewalt hielten, die aber in unserem Königreich nicht mehr geduldet werden, Schluss machen. Protokolle 2038. Wir werden unser Verrechnungsverfahren derart ausgestalten, dass weder der Herrscher noch auch der letzte Beamte auch nur den kleinsten Betrag unbemerkt seiner Bestimmung entziehen oder für einen anderen als den von uns vorgeschriebenen Zweck verwenden können. Protokolle 2039. Man kann nicht regieren ohne einen festen Plan. Selbst Helden gehen zugrunde, wenn sie nicht wissen, wohin sie ihr Weg führt und wenn sie nicht entsprechend ausgerüstet sind. Protokolle 2040. Die Herrscher der Nichtjuden, die wir durch Repräsentationspflichten, Feste und Unterhaltungen von der Erfüllung ihrer Herrscherpflichten abhielten, dienten unserer Herrschaft nur als Wandschirm.